Kreisliga und Kaviar. Großer Fußball im kleinen Rahmen. Der Fußball-Podcast der KSG Bönstadt. Und damit sagen wir Hallo und herzlich willkommen zu einer erneuten Folge des KSG-Podcasts. Heute mit Sebastian Lange, Jens Kipper und unserem Gast, über den wir schon ganz oft gesprochen haben, aber noch nie mit ihm. Heute bei uns zu Gast Jonas Weitzel. Jonas, grüß dich, hi. Gute. So, wie immer stellen wir den Jonas vor und das übernimmt wie immer unser Sebastian mit seiner traumhaften Kategorie. Hat ja fast der Eindruck hier, du hast noch einen Termin heute Abend. Du machst ja richtig Druck hier und Stress. Ich habe geübt. Wahnsinn. Ich habe Podcast geübt. Ich sage nämlich als erstes, ich lasse mich hier von diesen 10 Minuten, die wir da uns immer mal, oder die haben wir ja selber uns irgendwie da auferlegt, von denen lasse ich mich hier nicht unter Druck setzen. Punkt 1. Punkt 2, ich bin ja Freund der Transparenz und wir sind das erste Mal heute im Freien. Das ist also unser Outdoor-Podcast. Geil. Hab ja überlegt, ob ich, weil wir normalerweise immer ein Rätsel aus dem Ganzen machen, wer unser Gast ist, verrate, wo wir sitzen. Aber jetzt weiß ja jeder schon unseren Gast. Das heißt, wir sitzen hier beim Jonas bei wunderschönem Sonnenschein, genießen unser Bierchen, dazu aber gleich mehr. Und weil ich jetzt schon so viel geredet habe und der Jonas noch gar nichts, würde ich mit meiner Kategorie starten. Ist das gestattet? Das ist gestattet. Ich ergänze dann nachher noch ein bisschen was zur Transparenz. Aber schieß los. Apropos, ja doch, ich muss jetzt selber schon noch apropos ergänzen, genau. Ja. Vielleicht hat sich der ein oder andere auch gewünscht, unseren dritten Kollegen heute mal wieder zu hören. Oh, das ist eine gute Ergänzung. Ja, und oder auch gehofft, weil was will man mit uns zwei Losern eigentlich die ganze Zeit? Es ist verletzungsbedingt was dazwischen gekommen, deswegen kann der mich ja heute nicht. Wir hoffen aber, dass er in naher Zukunft hier bei uns wieder am Start ist. Und an der Stelle möchten wir erstmal gute Besserung sagen, Micha. Gute Besserung, Micha. Gute Besserung. So. Los geht's. Jonas, du kennst die Regeln, du bist ja Podcast-Hörer. Ja, schon. Fan? Meistens. Groupie? also kennst du die Regeln. Ich erkläre sie trotzdem nochmal, weil ich sie immer erkläre. Du kriegst hier 7 knallharte Fragen in einem knallharten Tempo und musst knallharte Antworten geben in einem ebenfalls knallharten Tempo. Ist das? Ja, ich hoffe mal, ich werde es hinkriegen. Ah ja, ich bin guter Dinge. Also, bist du bereit? Ja. Seppel Super 7! Pilz oder Helles? Helles. Ja, okay. Es hieß knallhartes Tempo. Außerdem war die Antwortmöglichkeit jetzt nicht ganz so schwer. Ja, ich war auch noch im Intro, im Abspann da. Also, feine oder grobe Bratwurst? Grobe. Alkoholfreies Bier oder vegane Wurst? Das ist jetzt, ja, also, sagt niemand was Leichtes. Das ist eine eigentlich nicht zu beantwortende Frage. Du musst. Ja, dann wahrscheinlich alkoholfreies Bier. TikTok oder Instagram? Instagram. Hast du beides? Ich habe beides, ich benutze aber eigentlich nur Instagram. Okay. Also TikTok, bin ich alles, schalte ja mal drauf. Jetzt Fachfrage, John Deere oder Fendt? Fendt. Was, ja, also, was weiß ich denn, Entschuldigung. Was steht denn in der Halle? Ei, weiß ich doch nicht. Wir stehen kurz vor Weihnachten. Last Christmas von Wham oder All I Want for Christmas von Mariah Carey? Wahrscheinlich eher Last Christmas. Finde ich auch besser und ich habe diese Frage eigentlich auch nur eingebaut, deswegen ist es heute gar nicht so knallhart und knallschnell, weil lustige Anekdote, der Sänger hier, wie heißt der, George Michael, ist besoffen schon mehrfach aus dem fahrenden Auto gefallen. Das ist doch mal ein Highlight, oder? Also wirklich. Weihnachten wortwörtlich gefeiert. Einer von uns, ja, George. Vielleicht erkennt sich auch einer hier im Podcast selber. Ja, Wahnsinn. Guck mal in den Spiegel. Mehrfach, ne? Das unterscheidet uns noch. Nein, Spaß beiseite. So, was haben wir jetzt? Wir müssen ein bisschen Würze jetzt hier reinbringen. KSG-Abteilung Buhl oder Fußball? Eher Buhl. So, das war's dann heute mit unserem Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Rosenmontag in Mainz oder in Köln? Ich war in beiden noch nicht. Aber wo würdest du lieber hin? Nach Köln. Wir bleiben beim Fasching. Männerballett oder Elverrad? Elverrad. Okay, ich dachte eigentlich Männerballett, weil ja. Die abschließende Frage bezieht sich aufs Männerballett. Wen hältst du für geeigneter im Männerballett? Danny Alt oder Sorino Netziu? Gute Frage. Müssen alle lachen, das ist schon wahr. Ich denke mal Danny. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich würde sagen, wir tragen es aus im Battle. Aber das ist ja fast schon eine Einladung, ne? An euch zwei hier. Ihr hört sicherlich zu, also lasst euch mal beim Männerballett blicken. Ja, vielen Dank. Da hätten wir es schon. Das waren auch die knallharten 18 Fragen. Knallhart waren sie, aber nicht so knallschnell. Knallschnell ist auch ein tolles Wort. Und bevor wir jetzt hier auf 45 Minuten kommen, machen wir gleich weiter, weil wir sitzen ja auch auf dem Trockenen. Und zur Transparenz gehört auch, wo wir sitzen und wann wir hier sitzen. Am Donnerstagnachmittag bei schönstem Sonnenschein, 3:30 trinken wir ein wunderschönes, hat der Jonas sich ausgesucht, Zwickelpilz. Und dann sagen wir zum Loscher Biertasting. Prost. Prost. Loscher Biertasting. Wir haben ja heute einen dabei, der sich wirklich mit Bier auskennt. Deswegen würde ich sagen, heute überlassen wir mal dem Jonas den Einstieg in die Bierverkostung, weil jetzt wird's fundiert. Jonas, wie schmeckt's dir? Ja, mir schmeckt's wie immer gut. Aber ich kann auch nicht schlechtes gegen mein eigenes Bier sagen. Das wäre schlechte Werbung, sage ich mal so. Ja, ist halt ein herbes Bier und unfiltriert. Das ist das Schöne daran. Ich finde, da kommt der Geschmack noch etwas besser durch als beim normalen Pilz. Ich finde es auch nicht ganz so herb, wie es Pilz an sich finde, also persönlich. Ja, ja, und ist das auch der grundlegende Unterschied zwischen einem normalen Pilz und diesem Zwickelpilz, dass das naturtrüb hier ist? Ja, genau, das ist der Hauptunterschied, dass das halt unfiltriert ist, das Zwickel. Da sind die guten Sachen noch drin, Jens. Ja, genau. Ja. Und ich sag mal, das hat sich angehört wie vom Biersommelier gerade. Mhm. Mir schmeckt es auch, weil es in eine Pilzrichtung geht. Und ich habe es ja schon gesagt, das ist ja mein Favorit. Aber auch beim Zwickel sage ich gerne ein zweites. Oder drittes. Auf keinen Fall mehr. Ne? Nein, das geht nicht mehr. Ab einem gewissen Alter, Jonas, geht's nicht mehr. Es ist ja noch früh. Ja. Wie schmeckt es dir, Lange? Ich finde es auch gut. Ich gucke hier gerade wieder auf die Eckdaten. Weil, wo wir gerade schon beim Thema Gesundheit sind, ne? Die guten Stoffe sind auch drin, das ist ja naturtrüb. 41 Kilokalorien, Standard, würde ich sagen, für ein Bier. Kann man sich mal gönnen. Schöne Sache, haltbar ist es auch noch. Stark. Wunderbar. Und falls sich jetzt der eine oder andere wundert, warum wir schon 3:30 donnerstags hier sitzen können, seitdem wir unseren Podcast auch auf OnlyFans vermarkten, oberkörperfrei natürlich, guckt mal, OnlyFans/Podcast KSG. Können wir es uns leisten? Ja. Wir arbeiten gar nicht mehr. Jo. Behind the scenes! So viel dazu. Und jetzt kommen wir zurück und lernen noch ein bisschen was mehr von dir kennen und hören ein bisschen was mehr. Du hast schon was gesagt. Du sagst nichts Schlechtes zu deinem eigenen Bier. Erzähl doch mal, also Loscher kannte ja bis vor kurzem hier in Bünnstadt nicht jeder. Ja? Es gibt zwei, drei Ausnahmen, aber die meisten kannten Loscher nicht. Wie kam das hier zustande? Wessen Idee war das? Warum eigentlich Loscher? Ja, das kommt dadurch, dass ja die Brauerei-Besitzerin, die Steffi Fritzel, also ehemalige Fritzel, die Cousine von meinem Vater ist. Und die haben zu mir am Geburtstag von dem Onkel von meinem Vater gesagt, ihr könntet gerne auch mal zu uns kommen zum Praktikum, Schülerpraktikum. Hast du ja in der, ich meine, 8. und 9. Klasse oder 9. und 10. Klasse. So. 8. und 9., wo man anfängt zu trinken. Ja, genau. Also habe ich in der, ich meine, 8. Klasse war es, habe ich Praktikum gemacht bei Loscher 2 Wochen in der Schule, also von Schule aus. Und dann war ich da und dann haben wir halt, das hat sich so entwickelt, indem wir halt quasi gesagt haben, wenn ich schon da war, muss ich auch mal hier Bier verkaufen oder wenigstens mal da haben. Und die andere Cousine wohnt in Obererlenbach, das ist die Schwester von der Steffi. Die hat das schon bekommen, jeden Monat. Ich meine, 1-2 Paletten höchstens. Und da haben wir halt dann immer geholt für uns, für Freunde. Dann kam halt der Freund dazu. Hat gesagt, er hätte auch gerne mal eine Kiste. Und irgendwann hatten wir halt, ich meine, eine Palette. Das waren dann mehr, als die Eva, also die Schwester, eigentlich hatte. Haben wir mehr geholt, als sie dann da stehen hatte. Und da wurde halt irgendwann gesagt, es macht keinen Sinn, das da zu holen, wenn es hier auch hergeliefert werden kann. Und wir den Platz haben vor allen Dingen. Und dann kam halt so, dass ich dann einen Ferienjob gemacht habe. Das habe ich auch schon öfters gemacht da unten. Und da haben wir dann gesagt, dann wird sie hergeliefert direkt und wir verkaufen sie. Und dann haben wir halt direkt am Anfang schon größer gemacht, als es die Eva hatte. Weil wir halt gesagt haben, wir wollen es dann, wenn dann, richtig machen. Ja, und dadurch hat sich das so langsam entwickelt, dass wir ja jetzt auch Kühlanhänger etc. zu verleihen haben. Und jetzt bist du ja auch bei Böhnstadts Jungunternehmer Forbes-Liste auf Nummer 1. Ja. Abstand. Und jetzt sag doch nochmal, von da unten sagst du immer, Münchsteiner steht auf dem Bier drauf. Für den, der es nicht weiß, liegt ungefähr wo? Das ist ungefähr die Hälfte zwischen Würzburg und Nürnberg. 50 Kilometer von Nürnberg auf jeden Fall. Das sind von hier genau 200 Kilometer mit dem Auto. Schön. Danke für die Erläuterung. Ja. Ich bin überrascht. Ich dachte erst, Jens, du bist nur hier, um umsonst Bier zu trinken. Ja, aber das sind super Fragen, die hätte ich mir nämlich fast selber außen. Na gut, der Jens kannte das Bier ja schon vorher, muss man ja sagen. Ja. Also du bist Experte. Ich bin einer von wenigen Bünstlern, die es vorher kannten. Ja. Ja, aber wenn man mit dem Chef schottiert, dann ist das halt so, ne? Ja, jetzt ist es raus. Ja. Jetzt wird ein Schuh raus. Nee, aber du hast ja wirklich das Lodger hier groß gemacht, muss man sagen. Oder sag ich mal, erstmal bekannt gemacht, mittlerweile groß gemacht. Wir verzappen es ja bei der KSG, aber auch andere Vereine sind ja jetzt schon auf euch zugekommen und verkaufen euer Lodger. Es schmeckt auch wirklich geil. Bevor wir zur absoluten Frage Nummer 1 kommen, die, glaube ich, die ganze Community hier von uns beschäftigt, sehe ich hier gerade das Schild bei euch hängen. The Lodger Advent Glühweinabend. Ich hätte ihn kurz angerissen. Kann man nochmal Werbung machen? Kann man nochmal die Leute einladen? Absolut, ist, glaube ich, für jedermann. Ich werde da sein. Vielleicht ist das ein Grund für manche zu kommen. Vielleicht aber auch daheim zu bleiben. aber Jonas, ich würde dir das Wort mal geben. Das ist, glaube ich, hier ein guter Anlass. Ja, wir hatten ja letztes Jahr bei dem Adventsfenster, was in Böhnstadt organisiert wird, mitgemacht. Und das war halt, ich bin mal nicht aus den Rudern gelaufen, aber schon relativ groß. Ich meine, es wären 100 Leute hier gewesen oder so. Und das war ja mehr oder weniger nicht angekündigt, so von der Größe her. Da haben wir halt gesagt, das ist fürs Adventsfenster an sich eigentlich zu groß und wir wollen es halt eigen machen von uns. Und da haben wir halt uns jetzt entschieden, dass wir einen Glühweinabend, Lodger Advent Glühweinabend machen. Und das ist selbst von uns organisiert. Und es gibt halt verschiedene Sachen. Also von der Simone Mais hier oben, handgemacht, Deko und Wein, haben wir den Winzer Glühwein uns bringen lassen. Es gibt Bier, logischerweise, von uns. Waffeln, süß, herzhaft, Bratwurst und alles, was das Herz begehrt. Hier bei uns im Carport. Und ja. Also, wer da Zeit hat am 27.11., kommt hier auf jeden Fall vorbei. Das hört sich ganz lecker an. Es gibt ja Loscher Winterbier, habe ich gelesen. Ist ja genau mein Geschmack, wie wir alle wissen. Ja. Ich bin auch leider nicht da, aber es ist auf jeden Fall einiges geboten. Ist das der Grund, warum du nicht da bist? Du bist extra einfach nur wegen dem Winterbier, sagst du, Evelance. Es gibt natürlich auch andere Biere. Wir haben gesagt, wir machen es ab 17.30 Uhr, weil halt nicht jeder so berühmt ist wie ihr zwei auf OnlyFans. Ja, wohl wahr, aber da können sich viele auch mal an die eigene Nase greifen. Ja, also die Chancen waren da. Ja. Oder sind auch noch da. Ja. Und wir nutzen halt unser gutes Aussehen. Ich war übrigens heute beim Friseur extra für dich, Jonas. Wunderbar, oder? Ja, ist aufgefallen, John. Danke. Ich glaube, wir sollten auch nächstes Mal mal einen Podcast mit Video machen. Dass man oder zumindest mal ein Foto. Ja, wer hier? Gute. Ihr hört, wir sind live. Störgeräusche. Die Groupies stehen an der Straße und winken und wollen Autogramme, aber nee, jetzt machen wir erstmal Podcast. So sieht's aus. Also ist 27 ist ein Donnerstag, ab 17.30 lese ich hier. Wird, glaube ich, eine schöne Sache, wie bereits erwähnt. Werde ich mich mal blinken lassen und freue mich da auch schon drauf. Ja, komme direkt zur wichtigsten Frage. Oder soll ich noch was einstreuen? Ich bin auf die wichtigste Frage seit geraumer Zeit sehr gespannt. Ja. Echt? Dann streue ich das andere später. Ja, machen wir die wichtigste. Also, ich habe ja meine Ohren überall. Ja. Weiß nicht. Auch die Ohren. Und ich habe da aus wirklich guter Quelle bereits gehört, dass die Lodger-Verkaufsstelle hier in Böhnstadt einen Ausflug zur Lodger-Brauerei plant. Ja. Und jetzt stellen sich hier natürlich viele die Frage, wann, wie, wo, was kann man tun, was muss man machen, wie kann man dabei sein? Jonas, hau die Daten, die du vielleicht schon hast, oder die Überlegungen, die der Kai und du euch gemacht habt, die könnt ihr hier. Was macht denn Jens schon wieder hier? Nimmt das noch auf, das Gerät? Ein natürliches Gerät. Die Überlegungen kannst du dir gerne mal preisgeben. Also ich bin ja selber gespannt, weil wir, glaube ich, alle heiß sind und viele hier auch unbedingt mitfahren wollen. Ja, ja, Überlegungen kann ich gerne preisgeben, aber Daten haben wir noch keine. Dadurch, dass die Brauerei ein neues Sudhaus ja momentan baut oder ich meine mittlerweile fast fertiggestellt hat, waren noch keine Termine für uns verfügbar. Wir haben bei Brauerei Losche, also bei den Chefs schon nachgefragt öfters. Und die haben halt gesagt, sie wollen auf jeden Fall warten, bis das Sudhaus läuft, dass man es im Neuen machen kann und das nicht im Alten, weil das Alte sowieso schon in die Jahre gekommen ist. Und wir sind auf jeden Fall dran, dass wir Termine preisgeben. Wir wollen, dass, wenn es geht, nächstes Jahr im Frühjahr Richtung Sommer, irgendwann in der Zwischenzeit, im ersten Halbjahr haben wir es eigentlich vor, das zu machen. Das ja, ist schon mal ein wichtiges Zeitfenster. Kann man sich ja frei halten. Das war so ja. Das komplette erste halbe Jahr, Leute. Also wenn ihr es ernst meint. Ja. Spätestens jetzt reicht ja auch kein Bus mehr. Jetzt brauchen wir ja einen Sonderzug. Also ich würde mir ja spontan einer einfallen, der den fahren könnte. Ja. Gruß an Kotte. Kotte, kannst du mal, wenn du das hörst, kannst du das mal eruieren, was das kostet? Ja. Assenheim, Nürnberg. Und der Rest Steiner. Der Rest war im Taxi. Ja. Nee, jetzt haben wir die schon erbrochen, Entschuldigung. Ja, alles gut. Also früher, genau, das ist schon mal wichtige, die erste wichtige. Wir haben es vor, im Frühjahr auf jeden Fall zu machen. Mhm. Wir wissen aber nicht, ob es von der Brauerei her klappt. Also wir sind am 22.11. in Münchsteinach zum Münchsteinacher Adventsmarkt, also von Loscher. Und da werden wir auf jeden Fall die Chefs ansprechen nochmal auf das Thema, weil wir ja selbst auch nochmal Bescheid wissen wollen, wann sie denken, wann wir es machen können. Und es wird auf jeden Fall ein Wochenende. Also klar ist aber, man muss auf jeden Fall Podcast-Fan sein. Dann darf man mit. Also ohne also ohne klares Bekenntnis. Ich fände es auch schön, einfach nur alle Informationen dafür in Zukunft, sobald die mal fix sind, nur auch nur im Podcast erwähnen. Genau. Ne? Der Nerd hat gelitten. Ist ja dabei. Ja. Also man kann sich das so, also erste halbe Jahr. So. Mir gurke dann vermutlich einen Busrunner oder zwei oder drei oder Sonderzug. Wahrscheinlich zwei, vielleicht. Mal schauen. Ja, je mehr das so lustiger ist, wird ein Tagesausflug werden oder ich mir eine Woche Urlaub nehmen? Nee, es wird ein Tagesurlaub werden. Also es ist eigentlich so geplant, dass wir quasi von hier einen gewissen Betrag, den wissen wir noch nicht logischerweise, weil wir noch nicht wissen, was die Brauerei möchte, einnehmen von den Leuten, die mitfahren. Dann haben wir sofort, dass auf dem Weg dahin das Bier quasi vorher schon bezahlt wird mit dem Preis und dann so viel getrunken werden darf, wie man möchte, auf der Fahrt. Du wolltest kann sagen. Ich hätte auch kann sagen können. Aber man sollte vielleicht auf der Hinfahrt nicht ganz übertreiben, weil man möchte ja von der Brauerei schon noch etwas sehen. Ja, natürlich. Vielleicht. Also, weiß ja nicht, wie du es siehst, aber wahrscheinlich schon. Ich finde das interessant. Das hört sich auf jeden Fall jetzt schon nach einem kulturell hochwertigen und niveauvollen Trip an. Ja. Also, so ungefähr haben wir es vor, würde ich sagen. Und halt bei Münchsteinach hoffen wir, dass die Gasthof zur Krone von der Brauerei, dass wir da im Saal dann am Ende gemeinsam uns hinsetzen können oder am Anfang, ich weiß nicht genau, wie das Brauerei plant, dann da was essen. Oh, krieg ich schon direkt. Ohne Scheiß. Weil Brauerei ist immer geil. Ja. Ist wirklich. Dann da war, also auf jeden Fall was essen, dann in der Brauerei die Führung machen, wahrscheinlich mit mehreren Gruppen nacheinander, weil wenn jetzt zum Beispiel 100 Leute sind bei zwei Bussen, da wird es halt knapp, wenn die alle da hinterherlaufen. Da versteht keiner mehr was. Also wahrscheinlich mit mehreren Gruppen dann. Und ja, so ungefähr haben wir es vor. Und dann halt am Abend wieder heimfahren mit dem Bus. Und da halt auch wieder trinken. Also. Für mich klingt das nach einem perfekten Tag. Ja, Donnerstag. Perfekten Donnerstag. Also ich freue mich da auch auf weitere Infos, sobald es dann halt mal in trockenen Tüchern ist. Und ich hoffe wirklich, dass ich dann auch an dem Tag X Zeit habe und nicht schon irgendwie verplant sein. Muss ich als erstes mit dir die Termine klären oder was? Aber genau, je früher, desto besser. Ich werde alles aus dem Weg räumen, da dabei zu sein. So, Jens, hast du noch was? Ja, ich habe nichts mehr. Also wir wissen jetzt, haben so viel geklärt, wir wissen jetzt so viel über den Jonas, über die Loscher Brauerei und jetzt auch noch die nächsten Planungen. Oder gibt es noch irgendwas, was du uns unbedingt erzählen willst, was du hier jetzt noch erweiterst oder ich hätte mit aufnimmst ins Programm? Eigentlich hätte ich jetzt momentan nichts weiteres. Achso, ja. Noch was langer, wenn du so fragst und so auf dein Handy guckst. Ja, klar. Komm. Hab ich Eisach? Nö. Hab ich Stroh? Ja, nö. Nee. Ich hab 30. Ja, oh. Sind wir nämlich eh schon wieder drüber, deswegen können wir komplett überziehen. Ja, für unseren Micha wollte ich es jetzt quasi auch zum Ende. Nein. Oh, aber der hat ja jetzt Zeit. Er muss ja trotzdem schneiden. Ja, er muss trotzdem schneiden. Ja. Erste Frage, Jonas. Bist du 18 schon? Nee, noch nicht. Wann wirst du 18? In 2 Wochen. Wann kann die KSG mit dir als Spieler rechnen? Wahrscheinlich nicht, dafür bin ich im Fußball zu schlecht. Ja, gut. Ja, du hast aber schon, du warst schon bei uns mal zugucken, oder? war beim Zugucken an der Bierflasche. Na, okay. Ziemlich festgehangen. Außerdem ist der Jonas ja schon im Pool verhaftet, haben wir ja vorhin gehört. So, ja. Und? Ja, ich will ja jetzt ein bisschen ihn rüberziehen. Nee, so, jetzt bin ich dran. So lange, nein. Wir verpflichten den Jonas beim Pool. Als Hauptpoolspieler muss er halt auch mal eingreifen. Genau, so. Erstens. Zweitens, ich stelle die Familie Losche oder das Unternehmen Jonas Getränkeoase ja an Cap mittlerweile 4 Mannschaften. Dieses Jahr haben wir es geschafft auf Platz 3, die Losche Flaschenfüchse. Wann ist bei dir soweit? Wann kommt der Wanderpokal hierher? Trainierst du fleißig? Ja, wir wollen fleißig trainieren. Wir sind nur noch nicht dazu gekommen. Ja. Immer dienstags freies Training ab 18 Uhr, klein bisschen Werbung. Also ist jeder immer willkommen, wenn ihr da trainieren wollt. Bitte. Los ja, geht's. Momentan ist ja Wintersaison, wie ich verstanden habe, vom Erhard ja, oder genau. Roland, ich weiß da nicht. Da weißt du schon bestens Bescheid. Ja. Aber dann wieder, wenn es früher losgeht. Wenn es wieder warm wird. Ja, so ist es. Ja, ich merke schon. Du hast doch ein paar Punkte, ja. Ja, nee, aber ihr seid bestens integriert, ne? Mit Buhl-Mannschaften, ihr beliefert uns mit Getränken und ich glaube, da an der Stelle kann man wirklich mal ein riesen Dankeschön im Namen der KSG sagen. Also jetzt nicht nur von mir, sondern vom ganzen Verein. Ihr, also neben dem Liefern und hier, ihr seid mal da und lasst euch blicken und sonst was, helft ihr uns, wo es nur geht. Also das ist. Also egal, ob mit Containerstellen, dem Weg, wenn irgendwie spontan mal was sein sollte, also an der Stelle, glaube ich, dürfen wir auch im Namen der anderen... Müssen wir auch ein riesen Dankeschön sagen. Also wir sind uns bewusst, dass das nicht so in dem Rahmen selbstverständlich ist und wirklich danke an dich und deine ganze Family hier. Das ist schon, eine geile Sache und macht auch Spaß, so Nachbarn zu haben. Absolut. Magnifique, wie der Bruder sagen würde. Ja. Was auch immer das heißt. Ja. Wir hätten es, aber du, Jonas, du bist ja, wie wir gehört haben, ein Jugendlicher oder ein noch junger Mensch im Vergleich zum Jens und mir. Du kennst dich vermutlich auch mit den Jugendwörtern aus und so weiter. Und ich hab das in anderen, also jetzt geht es nicht um die Wahl zum Jugendwort und so einen Scheiß, sondern die ganze große Podcast-Szene, die, weiß nicht, ob ich höre nur einen und der und die haben einen Namen. aber ich glaube, dass das die komplette große Podcast-Szene so macht. Die haben einen Namen für ihre Zuhörer und Zuhörerinnen. Wollen wir mal zusammen, weil du bist ja ein bisschen, du bringst ein bisschen Pep rein, was die Jugendlichkeit hier mitbringt. Wir sind da schon, wie man ja merkt, Donnerstagnachmittag und so, wir schaffen schon eher Rentner. Wollen wir mal zusammen in Name für unser Trottelpublikum hier uns überlegen? Oder ist euch das jetzt zu spontan und zu wild? Jetzt haben wir schon so viel überzogen, jetzt können wir auch schon nochmal 3 Bier. Können wir noch ein bisschen überlegen. Können wir A machen, ja, und B, also ich hätte mal sowas wie die Poddies, finde ich witzig. Sau blöd, aber finde ich schon ein bisschen geil. Stark, ne? Der schon stark. Die Poddies, klingt stark. Auch gut. Ja. Aber wie gesagt, ich bin da ja vielleicht dann auch nicht mehr so up to date. Also Jonas, falls dir was Geiles hier einfällt, schieß mal raus. Jens dir natürlich auch. Wir können danach auch mal eine Umfrage starten. Also, wir sagen immer, wir wollen irgendwas starten. Ja. Wir machen hier nie irgendwas. Poddies? Ja, das ist aber schon ganz gut. Wir wollten auch mal eine Umfrage starten, ob ich singen soll oder nicht. Habe ich übrigens heute nicht, falls man merkt, aber gab es auch nicht. Super. Ja, dann müssen wir mal. Meistens singst du ja sowieso auch ohne Umfrage. Ne? Ja, das wird auch bald wieder kommen, aber erst die Umfragen hier. Aber alle Poddies hätte ich da mal in den Raum geworfen. Ja, das ist schon ziemlich gut, würde ich. Das ist schon gut, ne? Ja. Hast du schon wahrscheinlich lange Gedanken gemacht. Nee, so ein Weg hierher. Vielleicht sollten wir auch einfach nur zur Wahl stellen, Poddies ja oder nein, damit es auch für die Poddies nicht so schwer wird. Weil ich denke ja auch, dass ihr dann noch was richtig gut ist. Der Poddy ist ja auch traditionell, wie soll ich sagen? Er hört ja Podcast. Er liest ja nicht. Er kann nicht lesen. Am Ende denkt der Oddi, als wir meine ihn. Ja, ist Poddy. Ah ja, falls Ideen gibt, auch von euch Potties, könnt ihr die ja schicken an unsere E-Mail-Adresse, die ich gar nicht mehr weiß. Podcast at ksg-bönstadt.de. .de. Ja. Also die Potties wissen das, ja, weil klar. Die schreiben uns ja ständig. Wir haben ja alle Podcasts schon gehört, ja, da ist genau. Es ja mehrfach erwähnt. Ne? Ja. Die wissen es besser als wir. Ja. Gut. Oh mein Gott, schreibt uns doch eine Mail, dass die falsch war. Ja, haben wir euch wieder. So, ja, jetzt wär's, das war's. Ich bin durch. Das war's. Hast du noch, Jonas, hast du noch was? Nee, ich hätte nichts mehr. Kannst alles erzählen hier. Bleibt unter uns. Und circa 150 Potties. Naja, warte mal. 150.000. 1.000, ja. Das ist ja du hast Onlyfans vergessen. Ja, das waren die 150.000. Ja. Ja. Nee, ich hätte auch nichts mehr. Ja, dann würde ich sagen, genießen wir diesen wunderschönen Sonnenabend, diesen goldenen Novembertag hier. Hauen uns noch ein paar, was haben wir hier? Zwickel rein. Ja. Das und machen Feierabend. Statt planern. Danke, Jonas. Gerne. Ja, genau. Auch danke für deine Zeit hier. Wir müssen natürlich eins nur noch sagen, wenn wir alles durchgetestet haben, ja, dann muss spätestens dann muss die Loscher Brauerei mit einem weiteren Programm kommen, weil sonst ist sie raus aus dem Podcast. Ja. Und wir warten auch auf eure eure Werbung brauchen wir eigentlich nicht, die machen wir. Machen wir. Ja, wie viel soll ich nochmal bezahlen für die letzten 50 Male, wo ich da... An 60. An 60. Oh, gut, dass wir jetzt ob wir das jetzt hören, den Anruf, das weiß ich jetzt auch nicht. Deswegen sagen wir jetzt ganz schnell, ciao und hoffen, dass das drauf ist. Ja. Und wenn nicht, machen wir das Ciao gleich nochmal, dann musst du mich erschneiden. Macht's gut. Tschüss. Ciao.